Ich weiß nicht, was da von der Heide herkommt. Das werden die Dorfleute sein. Da waren viele Bauersleute auf der Heide, wo sie gefunden wurde. Martha und ich waren bei der armen Toten. Die Bauern wollten aus Strauchwerk eine tragbare machen. Wir hätten es nicht ertragen, ihnen zuzusehen. Wir wollten hier warten, dass sie kommen. Ich höre schon den Gesang der Litanei. Sie sind da. Sie kommen hinter den Hecken vor. Man wird denen im Haus schließlich doch sagen müssen. Ist Großvater noch nicht drin? Er muss geklopft haben. Sie haben jetzt alle zu gleicher Zeit aufgehorcht. Man kann's durchs Fenster sehen. Ich kann's nicht mehr ertragen. Er klopfte wohl nochmals. Jetzt sieht der Vater nach der Uhr. Er steht auf. Ich möchte auch hinein. Sie dürfen nicht allein sein. Der Vater ist bei der Tür. Er riegelt auf. Er öffnet behutsam. Er schließt sorgsam die Tür. Euer Großvater ist eingetreten. Er wagt's nicht zu sagen. Er hat nach uns gesehen. Er setzt sich. Oh, da, die Mutter begreift schon. Er hat's noch nicht gesagt. Jetzt hat er's gesagt. Auf einmal hat er es gesagt. Er hat es gesagt. Er hat es gesagt. Es ist nicht zu verstehen. Jetzt gehen sie. Sie gehen. Und das Kind, das die Mutter im Arm trug, ist wirklich dabei nicht erwacht. Martha Lang oder Nachklänge einer vergessenen Welt. Textcollage in Hörspielform von Heinz von Kramer. Schon wieder ein Bettler. Was wollen Sie? Ich will herein. Nein, nein, Sie sind zu dreckig. Bleiben Sie draußen. Ich möchte aber herein. Warum? Um Fräulein Hortense aufzuerwecken. Um Fräulein Hortense aufzuerwecken? Wer sind Sie? Ich bin der heilige Antonius. Von Padua? Ganz recht. Und nun erlauben Sie mir einzutreten und machen Sie die Tür wieder zu. Hier ist die Strohmatte zum Abwischen der Füße. Das Fräulein liegt dort. Wirklich? Woher wissen Sie das? Das ist ja wunderbar. Sie liegt da im großen Wohnzimmer. Das arme, gnädige Fräulein. Sie war erst 77 Jahre alt. Das ist kein Alter, nicht wahr? Und dann war sie reich. Ich habe mir sagen lassen, sie hinterließe 2 Millionen. 2 Millionen. Das ist viel Geld. Ja. Ich krieg vom Gesinde am meisten. Ich bin 33 Jahre bei ihr im Dienst. Ich kriege 3.300 Franken. Das ist doch hübsch. Wirklich? Es gibt nicht viele Herrschaften, die es ebenso machen, wenn sie tot sind. Sie war eine heilige Frau. Heute wird sie beerdigt. Führen Sie mich zu der Leiche. Jetzt? Das geht nicht. Sie sind noch bei Tisch. Gott gebietet mir Eile. Es ist Zeit. Aber sie ist doch schon 3 Tage tot. Eben darum will ich sie auferwecken. Aber dann gibt's ja nichts mehr zu erben. Natürlich. Aber was wird Herr Gustav dazu sagen? Und die 3.300 Franken, die ich kriege? Entweder das eine oder das andere. Was soll das? Wer sind Sie? Der heilige Antonius von Padua. Sind Sie verrückt? Ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Sie haben wohl zu viel getrunken. Na also, wozu sind Sie hier? Ich will Ihr Fräulein Tante auferwecken. Joseph, Gnädiger Herr. Was tragen Sie da auf? Die Rebhühner. Schön. Gib Virginie die Schüssel und setz mir den Strolch hier an die Luft. Und zwar etwas lebhafter. So, und nun werden wir mal sehen. Oh. Na, was ist denn? Ich weiß nicht, was mit ihm ist. Er ist wie angewachsen. Er weicht nicht vom Fleck. Da sehen Sie, er ist ein Heiliger. Er wusste alles vorher. Er weiß alles, sage ich Ihnen. Ich will in dieses Zimmer. Dort werde ich hineingehen. Meinetwegen, damit die Sache ein Ende hat. Die Schmucksachen des gnädigen Fräuleins sind auf dem Kamin ausgelegt. Ich weiß, ich werde ein Auge darauf haben. Also, hier, treten Sie ein, aber ein bisschen schleunig. Wir haben noch nicht fertig gefrühstückt. Hier liegt die teure Entschlafene. Sie sehen, sie ist wirklich tot. Sind Sie nun zufrieden? Lassen Sie uns jetzt also in Ruhe. Wir wollen diesen Besuch ein Ende machen. Führt den Herrn durch die Gartentür raus. Gestatten Sie. Steh auf. So, das genügt. Länger lässt sich nicht dulden, dass ein Fremder derart unsere heiligsten und achtbarsten Gefühle verletzt. Und ich bitte Sie nochmals, zum letzten Male. Gestatten Sie. Steh auf. Nun ist aber genug. Gestatten Sie. Sie ist schon sehr weit fort. Fräulein Hortense, kehre wieder und stehe auf. Sehen Sie nur, sie kratzt einen Stearinfleck ab. Sie sucht nach ihrer Brille. Hier ist sie, hier, gnädiges Fräulein. Sie lächelt. Nicht doch, sie sieht missvergnügt aus. Achtung, sie will sprechen. Himmlischer Vater, auf die Knie. Was ist denn das für ein Subjekt da? Wer hat sich erlaubt, so einen Barfüßler in mein Wohnzimmer zu führen? Er hat alle Teppiche vollgeschmutzt. Raus, raus! Du weißt doch, Virginie, du sollst keine Bettler... Schweige! Gnädiger Herr... Was gibt's? Ich weiß nicht, was das ist, aber das Fräulein kann nicht mehr sprechen. Sehen Sie nur, sie macht den Mund auf, sie bewegt die Lippen, sie rührt die Hände. Aber die Stimme ist fort. Sie wird nicht mehr sprechen. Sie wird nicht mehr sprechen? Es war ein Versehen von mir. Sie wird keine Stimme mehr haben. Wie? Sie wird bis an ihr Lebensende stumm bleiben? Ja. Warum? Sie hat Geheimnisse erschaut, die sie nicht enthüllen darf. Geheimnisse? Was für Geheimnisse? In der Welt der Toten. In der Welt der Toten? Wofür halten Sie uns? Sie hat gesprochen, wir haben es gehört, wir haben Zeugen. Sie werden ihr augenblicklich die Sprache wiedergeben. Man kommt nicht so unter einem Vorwand, ein Wunder zu tun, stört Leuten den Frieden, die ihnen nichts zuleide getan haben und stiftet Unheil. Das ist eine schlechte Handlung. Ein Vertrauensbruch. Ja, ein Vertrauensbruch, unverantwortlich. Aber was soll man schließlich tun? Ihn unschädlich machen und in Sicherheit bringen. Er ist gemeingefährlich. Joseph! Gnädiger Herr? Lauf nach der Polizei am Ende der Straße. Sie sollen Handschellen mitbringen. Es handelt sich um ein gemeingefährliches Subjekt, das zu allem fähig ist, wie zur Genüge bewiesen. Jawohl, gnädiger Herr. Ich bitte um Erlaubnis, mich zurückzuziehen. Jawohl, Sie werden sich gleich zurückziehen können. Sie werden sogar ein schönes und edles Geleit haben. Warten Sie nur. Ich glaube, ich höre schon Ihre leichten und wohlklingenden Schritte. Da sind Sie. Ein Unwetter. Schnee, Regen. Guten Tag allerseits. Oh, ja, ich ahnte das schon. Es ist der heilige Antonius höchst selbst. Der große Sankt Antonius von Padua. Sie kennen ihn offenbar. Ich kenne keinen besser. Pardon. Gott. Er ist schon das dritte Mal aus dem Hospiz ausgerückt. Und jedes Mal, wenn er ausrückt, macht er dieselben Witze. Heilt Kranke, macht die Buckligen gerade, pusht den Ärzten ins Handwerk. Kurzum, ein ganzer Haufen von gesetzwidrigen Handlungen. Ja, er ist's. Aber er hat sich sehr verändert seit seinem letzten Streich. Etwas an der Sache scheint mir nicht zu stimmen. Na, wir werden das ja auf der Wache sehen. Das vorwärts, ich hab keine Zeit. Vorwärts, schnell, Jungs! Auf die Wache! Auf die Wache! Der arme Mann! Sehen Sie doch, er ist barfuß. Ich werde ihm meine Holzschuhe leihen. Nehmen Sie, heiliger Antonius, ich hab noch andere. Danke. Auf die Wache, habe ich gesagt, auf die Wache! Endlich. Das ist ein Lump. Nun, Tante? Was hat sie? Sie wird ohnmächtig. Sie sinkt um. Tante, Tante, es ist doch nicht möglich. Ich weiß nicht. Ich glaube fast, es geht wirklich zu Ende. Welch ein Tag. Welch ein Wetter. Einerlei. Wir waren doch ein bisschen hart gegen den armen Schlucker. Im Grunde hat er uns doch nichts getan. Als ihr Geliebter schied, ich hörte die Türe gehen. Als ihr Geliebter schied, da hab ich sie lächeln gesehen. Doch als er wieder kam, ich hörte des Lichtes Schein. Doch als er wieder kam, war ein anderer daheim. Und der Tod, der hart, meine Seele hat ihn gehört. Und der Tod, der hart, bis er bei uns eingekehrt. Es wäre für den dramatischen Dichter nicht schwer gewesen, manche gefährliche Naivität, einige unnütze Szenen und die Mehrzahl jener erstaunten Wiederholungen auszumerzen, welche den Personen den Anschein von etwas schwerhörigen Schlafwandlern geben, die beständig aus einem schweren Traum erweckt werden müssen. Ich hätte hier und da auch ein Lächeln unterdrücken können, aber der Dunstkreis, in dem diese Gestalten leben und selbst die Landschaft, wäre dadurch verändert worden. Auch ist dieser Mangel an Hellhörigkeit und Schlagfertigkeit ein wesentlicher Bestandteil ihrer Geistesverfassung und entspricht ihrer etwas düsteren Weltanschauung. Man kann sich dieser Auffassung verschließen, man kann aber auch zu ihr zurückkehren, nachdem man viele Gewissheiten durchlaufen hat. Das Rätsel des Daseins wird nur durch das Rätsel seiner Vernichtung beantwortet. Es handelt sich auch nur um kleine, zarte, zitternde und tatlos grübelnde Geschöpfe. Und die Worte, die sie sprechen, die Tränen, die sie vergießen, erhalten nur dadurch eine Bedeutung, dass sie in den Abgrund stürzen, an dessen Rande das Stück spielt und dass dieser Sturz mitunter einen Widerhall weckt, der die Annahme zulässt, der Abgrund sei bodenlos, weil der Schall, der aus ihm heraufdringt, dumpf und verworren ist. Ehe nicht eine entscheidende Entdeckung der Wissenschaft das Rätsel der Natur löst oder eine Offenbarung aus einer anderen Welt, etwa eine Mitteilung von einem älteren und weiseren Planeten, uns endlich über Zweck und Ziel dieses Lebens belehrt, werden wir nichts sein als ein vergänglicher und zufälliger Lichtschimmer ohne schätzbaren Zweck, in einer gleichgültigen Nacht, die ihn in jedem Augenblick ausblasen kann. Wer diese unermessliche, vergebliche Schwachheit schildert, der kommt der letzten Grundwahrheit unseres Lebens am nächsten. Und wenn er die Personen, die er diesem feindlichen Nichts überantwortet, ein paar anmutige und liebevolle Gebärden machen, ein paar Worte der Sanftmut, des zagen Hoffens, des Mitleides und der Liebe sprechen lässt, so hat er alles getan, was man als Mensch tun kann. Nun aber haben wir in dem Zustand, in dem wir leben, genau ebenso viel Recht zu der Hoffnung, dass unser heißes Bemühen nicht fruchtlos ist, wie zu der Annahme, dass es zu nichts führt. Die letzten Wahrheiten des Nichts, des Todes und der Vergeblichkeit unseres Daseins, bei denen wir jedes Mal enden, sobald wir unsere Forschung bis zur äußersten Grenze treiben, sind schließlich doch nichts als der Endpunkt unseres heutigen Wissens. Wir sehen nichts darüber hinaus, weil unser Verstand dort stehen bleibt. Aber der dramatische Dichter kann sich an diesen Allgemeinheiten nicht genügen lassen, und da er zu einer Zeit auf die Welt gekommen ist, wo es ihm bei einiger Redlichkeit nahezu unmöglich ist, die alten Gewalten noch gelten zu lassen, während die, welche sie ablösen sollen, noch nicht feststehen und noch keinen Namen haben, so zögert und tastet er. Und wenn er ganz ehrlich bleiben will, verzichtet er darauf, sich über die unmittelbare Wirklichkeit hinauszuschwingen und mehr zu tun, als die menschlichen Gefühle in ihren materiellen und psychologischen Wirkungen zu beobachten. Was mich selbst und mein bescheidenes Teil betrifft, so schien es mir weiser und redlicher, den Tod von diesem Throne, der ihm vielleicht nicht gebührt, zu verweisen. Er hat mir nicht gehorcht, und ich warte mit der Mehrzahl der Dichter meiner Zeit darauf, dass eine andere Gewalt sich offenbare. Seit 5 oder 6 Tagen ist uns ein unbekannter Vogel zugeflogen. Er schwebt ohne Unterlass rings um meinen Turm. Er hat grüne Flügel, ein Grün, so fremd, so bleich, dass man es sich nicht zu erklären weiß. Und dann, was man sich auch nicht erklären kann, ist, dass er jeden Tag zu wachsen scheint. Niemand konnte mir sagen, von welcher Gegend er kommt. Ich sehe Fackeln im Hofe. Sie ist da. Ich glaube, sie wird nicht lange bei uns bleiben, Selisette. Doch, ich will, dass sie bleibt. Ist es wahr, dass sie sehr unglücklich gewesen ist? Ja, dank deinem Bruder. Vielleicht hatte sie es verdient. Ich weiß nicht, ob eine Frau je verdient hat, sehr unglücklich zu sein. Was hat ihr mein Bruder getan? Sie hat mich gebeten, es dir nicht zu sagen. Ihr habt euch geschrieben? Ja, zuweilen. Du hast mir nichts davon gesagt. Selisette, Aglaven, umarmt euch. Ja. Selisette, warum muss man dich so lieben und warum muss man weinen, wenn man dich küsst? Komm auch her, Meleander. Vielleicht war es dieser Kuss, auf den wir alle warteten. Er mag unser Schweigen für diese Nacht besiegeln. Nun, Nicht 8 Tage leben wir zusammen unter einem Dache und schon kann ich nicht mehr glauben, dass wir nicht in derselben Wiege geboren sind. Du scheinst alles, was ich bin, vor mir gewesen zu sein. Ich fühle deine Seele deutlicher als die meine. Du bist mir näher als mein ganzes Selbst. Wärest du nicht da, ich würde mich nicht mehr sehen. In dir allein kann ich mich wiederfinden, mir zulächeln und mich lieben. Ich sage dasselbe, Meleander. Ich suche mich außer mir und in dir finde ich mich. Alles in uns ist so innig vereint, dass man nicht mehr sagen kann, wo eines anfängt und das andere aufhört. Ohne Ende erzeugen wir uns in einander. Nur eins trennt uns noch, unser Staunen. Ach, ja, du hast recht. Ich staune Tag und Nacht, dass ein Wesen wie du wirklich da ist. Ich auch, Aglaven. Meine Augen, meine Hände, meine Ohren genügen mir nicht mehr. Ich sehe, höre, umarme dich und möchte in demselben Augenblick fliehen, um meine alte Gewissheit wiederzufinden. Ich auch, Meleander. Bin ich bei dir, so möchte ich dich verlassen, um mich dir näher zu wissen, wenn ich allein bin. Und bin ich allein, so komme ich zurück, um dich zu suchen. Ich weiß nicht mehr, was ich im Schoße eines solchen Glückes beginnen soll. Und man könnte meinen, ich sei unglücklich vor lauter Glück. Wir tragen in uns ein und dieselbe Welt, Aglaven. Gewiss hat Gott sich geirrt, als er aus uns 2 Seelen machte. Und du, Meleander, wo warst du während all der Jahre, die ich so einsam wartete? Einsam wartete ich auch und hoffte nicht mehr. Einsam wartete auch ich und hoffte immer. Ich kannte dich, ehe ich dich gesehen hatte. Aber konntest du mich lieben, wie ich dich liebte, ohne mich zu kennen? Oh, zuweilen denke ich, es sei gar nicht möglich. Ich auch, Aglaven. Und ich fürchte... Was fürchtest du? Und was sollen wir noch fürchten? Nichts ist bedrohlicher als das Glück. Jeder Kuss kann einen Feind wecken. Und dann noch etwas anderes. Was? Selisette. Nun? Hast du an Selisette gedacht? Ja. Und das stört dich nicht? Nein, Meleander, das wird uns nicht mehr stören. Du bist schön, Aglaven. Ich liebe dich, Meleander. Du weinst, Aglaven. Nein, wir weinen, Meleander. Und zittern wir beide auch? Ja. Selisette. Ja. Sie hat uns gehört. Sie flieht nach dem Schloss. Geh, geh! Ja, ja. Hörst du? Die Tür wird zugemacht. Ja. Es ist Selisette. Sie hat uns gehört und will uns allein lassen. Sie hatte mir gesagt, sie wollte heute Morgen auf ihren Turm steigen. Man hatte ihr von einem großen, seltenen Vogel erzählt. Sie war hier, dessen bin ich sicher. Das ganze Zimmer sieht aus, als erwarte es ihre Rückkehr. Sieh nur ihr kleines Arbeitszeug. Die Seidensträhnen, die Gold- und Silberfäden, die Perlen und die Steine. Und hier ist ihr Ring, in den unsere Namen eingegraben sind. Hier Veilchen und hier ihr Taschentuch. Was ist dir? Nimm das Tuch. Es spricht zu uns von ihren heißen Tränen. Du siehst wohl, Meleander. Da sie nicht spricht, so reden die kleinsten Dinge für sie, um mir zu sagen, dass es Zeit ist. Ich müsste tot sein, um nicht zu verstehen. Aglaven. Küsse mich heute nicht. Hab sie recht lieb, Meleander. Ich bin traurig und glücklich zugleich, dass sie so leiden muss, um schön zu werden. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, meine Aglaven. Mir scheint es zuweilen, als liebte ich sie fast ebenso sehr wie dich und dann wieder, als liebte ich sie mehr als dich, weil sie mir ferner ist und unerklärlicher. Und dann, wenn ich dich wiedersehe, so verwischt sich alles um sie her und ich sehe sie nicht mehr. Und doch, wenn ich sie für immer verlöre, könnte ich dich nicht mehr ohne ein Gefühl der Trauer küssen. Ich weiß wohl, dass du sie liebst, Meleander, und darum muss ich fort. Aber ich kann sie nur in dir lieben, und bist du ferne, so werde ich sie nicht mehr lieben können. Als ich kam, Meleander, schien mir alles möglich. Ich wähnte, niemand sollte leiden. Aber ich sehe heute, dass das Leben unseren schönsten Plänen nicht folgen will. Und ich weiß, wenn ich bei dir bleibe und andere leiden darunter, so wäre ich nicht mehr, was du bist, und du wärest nicht mehr, was ich bin, und unsere Liebe gliche unserer Liebe nicht mehr. Es ist vielleicht wahr, Aglawen, aber trotzdem, sollten wir nicht recht haben? Ach, man hat so wenig davon, wenn man recht hat, Meleander. Und ich glaube, es ist besser, sich sein ganzes Leben lang zu irren und die nicht zu betrüben, die nicht recht haben. Ich liebe dich, meine Aglawen. Horch, ich höre sie die Treppe herunterkommen. Lass mich, Meleander. Ich muss allein mit ihr sprechen, denn sie vertraut mir Dinge an, die sie dir noch nicht sagen kann. Sie scheint unruhiger und doch weniger traurig. Und es ist, als bereite sich etwas in dem kleinen, tiefen Herzen vor. Ich habe dir heute Morgen sehr wehe getan. Nein, nein, du hast mir nicht wehe getan. Heute Morgen habe ich dir sehr wehe getan. Und ich möchte dir nie mehr wehe tun. Ich habe geweint, Aglawen, weil ich nicht vernünftig war. Ich werde nicht mehr weinen. Meine arme Selisette, man weiß nie recht, wann man vernünftig ist. Wir sollen nicht fragen, ob die, welche weinen, vernünftig sind oder nicht, sondern nur, was wir tun können, damit sie nicht mehr weinen. Du liebst ihn, Aglawen? Wie könnte ich ihn nicht lieben? Aber liebst du ihn, wie ich ihn liebe? Ich trachte danach, ihn zu lieben, wie ich dich liebe. Aber wenn du ihn zu sehr liebtest? Ich glaube nicht, dass man zu sehr lieben kann. Aber wenn er dich nun mehr liebt als mich? Er wird in dir lieben, was er in mir geliebt hat, weil es dasselbe ist. Nein, nein, das ist nicht dasselbe. Wenn er da ist, versteckt sich meine Seele. Ich will, dass er mich liebt, auch wenn ich gar nichts weiß, gar nichts kann, gar nichts sehe, gar nichts bin. Es ist, als wollte ich, dass er mich liebt, auch wenn ich nicht da wäre. Und darum verstecke ich mich auch immer. Ich möchte alles verstecken. Aber so soll man wohl nicht lieben, nicht wahr? Ich werde ihm zeigen, dass du tiefer und schöner bist, als er denkt. Kannst du bewirken, dass er mich noch liebt, wenn du da bist? Sollte er dich nicht mehr lieben, weil ich da bin, so würde ich fortgehen. Ich will nicht, dass du fortgehst. Es würde wohl sein müssen, Selisette, denn ich würde dann nicht mehr lieben. Dann würde ich recht unglücklich sein, Aglawen. Dabei bin ich so nahe dran, glücklich zu sein. Und ich wäre vollkommen glücklich, wenn ich sicher wäre, dass mein Gedanke gut ist. Warum sollte er nicht gut sein, wenn er dich glücklich macht? Es ist so schwer, es zu wissen, Aglawen, und ich bin ganz allein. Aber warum willst du ihn mir nicht sagen? Ich bin sicher, ich könnte dir helfen. Ja, ja, du könntest mir helfen. Aber du sollst mir helfen, ohne ihn zu wissen. Du willst mir also etwas verbergen, Selisette? Ich verberge dir etwas, aber um es dir zu zeigen, wenn es sehr schön ist. Oh, ihr werdet mich alle beide viel, viel lieber haben. Ist das der Schlüssel zum Turm? Dieser große goldene Schlüssel, mit dem du da spielst? Jawohl. Erinnerst du dich nicht, wie er am Tage deiner Ankunft zu Boden fiel? Willst du ihn mir geben? Dir geben? Wozu? Ich möchte ihn bis zur Abfahrt bewahren. Warum denn, Aglawen? Ich weiß nicht recht. Steige nicht mehr hinauf, bis ich gehe, Selisette, und denke nicht mehr an den Vogel mit den grünen Schwingen. Ich habe ihn in einem bösen Traum gesehen. Da hast du ihn, Aglawen. Es liegt mir nichts daran. Er ist schwer, Aglawen. Ja. Er ist sehr schwer, Selisette. Umarme mich, Aglawen. Wir werden nicht viele Augenblicke mehr haben wie diesen, denn morgen gehe ich fort. Du gehst morgen fort? Ich fürchte, du gehst vor mir, Selisette. Und das ist der Gedanke, von dem du eben sprachest. Das wäre ein unglücklicher Gedanke, Aglawen. Und jetzt habe ich einen glücklichen. Auch ich glaubte, fortgehen zu müssen, ohne etwas zu sagen. Aber jetzt... Aber jetzt gehst du nicht? Nein, nein, meine Aglawen. Ich werde dieses Schloss nicht verlassen. Ist es nicht seltsam, Selisette? Wir lieben einander. Wir lieben Meleander. Meleander liebt uns beide. Und doch könnten wir nicht glücklich sein, weil die Stunde noch nicht da ist, wo menschliche Wesen sich so vereinen können. Ich weiß nicht. Wäre es nicht besser, ich wäre nie gekommen? Aglaven hat mir den Schlüssel des Turmes genommen, weil ihr bange war. Aber ich habe den anderen wiedergefunden, den man verloren glaubte. Und jetzt kann ich hinaufsteigen, ohne dass es jemand weiß. Und ich werde den grünen Vogel fangen. Wohin so eilig, Selise? Nirgends, Meleander. Ich suche einen Ort, der mich vor der Sonne schützt. Es ist wahr. Die Steine scheinen heute in den Mauern zu schmelzen. Das Meer ist wie ein brennender See. Selbst die ewige Kühle des Waldes gleicht nur dem Schatten eines Scheiterhaufens. Und die Sonne ist wie ein wütender Löwe, der den großen Himmel verzehrt. Küss mich, Selisette, denn deine Lippen sind alles, was uns vom Tau des Morgens übrig bleibt. Nein, ich habe keine Zeit. Ich werde erwartet. Du küsstest mich heute Abend. Was ist dir, Selisette? Oh, es ist so wenig und so schnell vorbei. Was sagst du? Nichts, nichts. Umarme mich ganz schnell. Oh, ich blute an den Lippen. Was? Ich blute ein wenig. Deine schönen Zähnchen haben mich verletzt, Selisette. Oh, ich bin eine kleine Wölfin. Tut es weh, Meleander? Im Gegenteil, es ist nichts, es ist vorbei. Oh, ich bin eine kleine Wölfin. Wie viel Uhr ist es? Es ist fast Mittag. Mittag? Oh, ich habe keine Zeit mehr. Ich werde erwartet. Leb wohl, mein Meleander. Selisette, wo gehst du hin? Sie ist eben eingeschlafen, aber all mein Flehen hat den Ärzten kein Hoffnungswort entlocken können. Sie ist auf eine Anhäufung von Sand gefallen, die der Seewind heute Abend am Fuße des Turmes zusammengewirbelt hat, wie um sie sanfter aufzufangen. Da haben die Mägde sie gefunden. Ihr armer kleiner Körper scheint unversehrt, aber es rieselt fortwährend Blut von ihren Lippen. Als sie die Augen aufschlug, lächelte sie mir zu, ohne etwas zu sagen. Oh, die Liebe ist ebenso grausam wie der Hass. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube nicht mehr. Und all mein Schmerz verwandelt sich in Abscheu, Fluch auf die Schönheit, die Unglück bringt. Fluch auf die Vernunft, die zu schön sein will. Fluch auf das Schicksal, das sich nicht zureden lässt. Fluch auf die Worte, die das Tier täuschen. Und Fluch auf das Leben, das nicht auf das Leben hört. Meleander. Was willst du von mir? Liegt hier nicht unser beider Urteil? Wir müssen wissen, sie hat es nicht mit Willen getan. Sie kann es nicht getan haben, denn sonst... Was sonst? Sie müsste zu viel gelitten haben, um so weit zu kommen. Und ich habe nichts von allem getan, was ich hätte tun sollen. Ich habe nichts zu tun gewusst und ich sah, ohne zu sehen, obwohl ich alles sah. Ich war unsäglich feige oder unsäglich blind. Und zum ersten Mal bin ich vor der Wahrheit geflohen. Ich bin es, die den Tod bringt. Ich bin gefallen, ohne es zu wollen. Als die sich öffnete, als ich mich vorbeugte, um den vorüberziehenden grünen Vogel zu fassen. Ich hörte Tag und Nacht, dass du den Tod suchtest. Ich habe ihn nicht gesucht, meine Aglaven. Er hat mich gefunden, ohne dass ich ihm entgegengegangen wäre. Du hältst in diesem Augenblick zwischen deinen kleinen Lippen den tiefen Frieden unseres ganzen Lebens. Aber wie kann ich euch einen so tiefen Frieden geben? Aglaven, ich sehe nichts mehr, woher ich ihn nehmen könnte. Du musst uns ganz einfach sagen, dass du sterben wolltest, damit wir glücklich würden. Ich möchte es dir gerne sagen, Aglaveen. Aber es ist nicht möglich, denn es ist nicht wahr. Glaubst du, man lügt im Augenblick des Todes? Ich habe dich dazu getrieben, ohne es zu wissen. Nein, meine Aglaveen, niemand hat mich getrieben. Ein Wort würde genügen, das Leben zu erhellen, und ich bitte dich, auf den Knien dieses armselige Wort zu sagen. Aglaveen hat recht, Selisette. Ich bitte auch darum. Weine nicht so, mein armer Meliander. Jetzt erst lieben wir uns. Das alles ist nichts weit Tränen wert. Ihr werdet gleich sehen, wie ich euch zulächeln werde, wenn ich tot bin. Und ihr werdet nicht glauben können, dass ich tot bin. So glücklich werde ich aussehen. Aglaveen! Was ist dir? Was ist dir, Selisette? Nichts, nichts. Es vergeht. Ich fürchtete, ich würde die Wahrheit nicht mehr sagen. Lege deine Hand auf meine Lippen, Aglaveen. Ich leide auf einmal. Sag es mir, Selisette. Ich habe alles vergessen, was ich sagen wollte. Nicht die Wahrheit, sondern die Lüge kam. Lege deine Hand auf meine Augen, Aglaveen. Du sollst sie schließen, wie du sie geöffnet hast. Es ist wahr, Selisette. Ich beugte mich vor und fiel. Ihr Bäume des Waldes? Ist der blaue Vogel etwa bei euch? Er muss bei euch sein. Gewiss werde ich ihn hier finden. Woanders könnte er sich verbergen. Ihr habt den blauen Vogel. Rasch, rasch, bitte gebt ihn mir. Wer bist du? Ich bin Tiltil Eichenbaum. Wann bekomme ich den blauen Vogel? Tiltil, der Sohn des Holzknechtes. Jawohl, mein Herr. Dein Vater hat uns viel zu Leide getan. In meiner Familie allein hat er 600 meiner Söhne umgebracht, 475 Onkel und Tanten, 1200 Vettern und Basen, 380 Schwiegertöchter und 12.000 Urenkel. Ich weiß nicht. Er wird es nicht absichtlich getan haben. Was willst du hier? Und warum hast du unsere Seelen aus ihren Heimstätten gelockt? Bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie gestört habe, aber... Ja, ich weiß. Du suchst den blauen Vogel, das heißt das große Geheimnis der Dinge und des Glückes, damit die Menschen unsere Sklaverei noch härter gestalten können. Aber nein, ich brauche ihn bloß für das kleine kranke Mädchen der Zauberin Berylyn. Genug. Da ihr ihn habt, sollt ihr ihn mir auch hergeben. Es tut mir leid. Ich hütete ihn wohl unter meinen Blättern, aber nun ist er auf und davon. Ich werde ihn niemals finden, den blauen Vogel. Der aus dem Lande der Erinnerung wurde schwarz, kaum dass ich ihn im Käfig hatte. Der aus dem Reiche der Zukunft rot. Und auch den hier im Walde habe ich nicht fangen können. Ist es denn meine Schuld, dass er die Farben wechselt, ferne bleibt, sich verbirgt oder davonfliegt? Natürlich ist es deine Schuld. Die Menschen sind immer schuld. Renegat, Tümpel, Abtrünniger, Verräter, Dummkopf, Judas, lass ihn doch. Bleiben wir unter. Ich habe Angst. Und es ist so kalt. Kommt er noch nicht zurück? Ich höre nichts kommen. Es wird Zeit, ins Hospizheim zu kehren. Wir sind sehr lange gegangen. Wir müssen sehr weit vom Hospiz sein. Er hat uns gesagt, wir sollten still sein und auf ihn warten. Er wird zu alt. Er scheint seit einiger Zeit selbst nicht mehr zu sehen. Er will es nur nicht zugeben, er sieht fast nichts mehr. Er ist wirklich zu alt. Er wird nicht mehr die Zeit haben, uns zu heilen. Wir sind noch nie bis hierher gekommen. Es war nicht nötig, uns so weit zu führen. Wir waren alle blind, als wir ins Hospiz kamen. Wir haben nie gesehen. Bleiben wir also lieber sitzen und warten wir. Wir kennen den Lauf des großen Flusses nicht und rings um das Hospiz sind Moräste. Warten wir lieber. Er wird schon zurückkommen. Er muss ja doch zurückkommen. Oh, oh, oh! Ich weiß noch nicht, was es ist. Es ist ein Toter unter uns. Ein Toter unter uns? Wo seid ihr? Ich sage euch, es ist ein Toter unter uns. Oh, oh! Ich habe ein Totenantlitz berührt. Ich glaube, es ist unser Betreuer. Er steht aufrecht. Kommt! Holt Wasser, vielleicht lebt er noch. Versuchen wir es. Vielleicht kann er uns noch ins Hospiz zurückführen. Umsonst. Ich höre sein Herz nicht mehr pochen. Er ist kalt. Er ist ohne einen Laut gestorben. Er steht nicht aufrecht. Er sitzt auf einem Steine. Er ist so unverhofft gestorben. Wie spät mag es sein? Nach dem Stande des Mondes gegen Mitternacht. Ich glaube, es wird regnen. Ja, im Westen stehen dicke Wolken. Sie werden uns nicht eher ablösen, als bis das Fest zu Ende ist. Und das Fest ist nicht eher zu Ende, als bis es tagt. Oh, oh, was gibt's? Wieder der Komet von gestern Nacht. Er ist riesengroß. Es ist, als ob er das Schloss in Blut taucht. Die Sterne fallen auf das Schloss. Sieh nur, sieh! Einen Sternenregen habe ich noch nie gesehen. Man möchte sagen, der Himmel weinte über dieses Verlöbnis. Man sagt, das alles bedeutet ein großes Unglück. Jawohl, vielleicht Kriege oder... Man sagt, dass Sterne mit so langem Haarschweif den Tod von Fürstentöchtern künden. Prinzessin Malaine mag sich vor ihrer Zukunft fürchten. An ihrer Stelle hätte ich Furcht vor der Zukunft, auch wenn kein Sternzeichen wäre. Jawohl. Der alte Hjalmar kommt mir recht befremdlich vor. Weißt du, wenn ich eine Tochter hätte, dem alten Hjalmar gäbe ich sie nicht. Er hat mehr als 70 Jahre hinter sich und man sollte meinen, für sein Alter ist er etwas zu sehr in sie verliebt. Oh! Oh! Was ist? Die Prinzessin! Wo läuft sie hin? Sie weint. Die arme kleine Prinzessin. Sie schlagen sich im Saal. Auf, meine Rosse! Meine Rosse! Erhaltet eure Malais mit dem grünen Gesicht und den weißen Wimpern! Erhaltet sie! Aber wartet nur! Auf den Knien sollt ihr durch eure Moräste kriechen! Und die Verlobung, die feier ich euch mit meinen speertragenden Mannen! Und alle Raben von Holland sollen dabei zu Gaste sein! Auf denn! Wir sehen uns wieder! Haha! Sie haben die Scheiben eingeschlagen. Es brennt! Dieses Verlöbnis habe ich nie gemocht. Da regnet's schon. Und da unten kommt wohl gar noch ein Gewitter. Ach, verwünschte Nacht. Verwünschte Nacht. Verwünschte Nacht. Mein Gott. Mein Gott. Was sind das für Zeiten? Keinen Augenblick Ruhe gönnt man mir. Ich verstehe die Menschen nicht mehr. Mit ihrem Entsetzen haben sie meine Gespenster in die Flucht geschlagen. Ein gutes Drittel meiner Mysterien kennen sie schon. Wo wollen sie hinaus? Alles wissen? Guten Tag, Frau Nacht. Guten Tag? Kannst du nicht lieber gute Nacht oder wenigstens guten Abend sagen? Entschuldigen Sie, ich wusste nicht... Ach, schon gut. Aber weshalb kommst du zu mir? Mit Ihrer gütigen Erlaubnis, Frau Nacht, ich suche den blauen Vogel. Wollen Sie mir nicht sagen, wo er sich aufhält? Das weiß ich selber nicht, kleiner Freund. Ich weiß nur, dass er nicht hier ist. Ich habe ihn niemals gesehen. Und dort, die bronzenen Türen. Was gibt es dahinter? Habe ich dir denn nicht gesagt, dass der blaue Vogel sich niemals hierher verirrt? Na, wie du willst. Mach auf, wenn es dir Spaß macht. Dort sind nämlich die Krankheiten. Der blaue Vogel ist nicht drin. Aber ihre Krankheiten sehen recht krank aus. Nicht einmal das Haupt haben sie erhoben. Sie sind recht unglücklich. Die Ärzte sind so grausam mit ihnen. Also jetzt da hinein. Nimm dich in Acht. Da drinnen schlafen die Kriege. Sie sind grässlicher und mächtiger denn je. Das Wasser der Sintflut täte Not, euch jetzt rein zu verschwinden. Der ganze Himmel. hat seinen Hagel auf mein Haupt. Der ganze Himmel schmettert seine Blitze auf mein Haupt. Und der Geruch von all den Leichen, der Geruch von all den Leichen. Doch jetzt ist's mir, als hätte diese Nacht und dieser Wald meine Augen mit wildem Tau genetzt. Ich glaube, sie sind alle umgekommen. Die Prinzessin Marleen. Niemand hat sie gesehen. Ob sie wohl tot ist? Ob ich sie wohl so sehr geliebt habe? Ich kann mich nicht mehr entsinnen. Doch einmal möchte ich ihn schon noch sehen. Diesen seltsamen Blick. Drück zu, rasch, ehe sie vollends erwachen. Ja, ja. Sie sind riesengroß und grässlich. Sie werden den blauen Vogel gewiss nicht haben. Natürlich nicht. Sie würden ihn sofort zerfetzen. Na? Hast du nun genug? Du siehst, es ist nichts zu machen. Ich muss aber alles sehen. Drüben, die Basalthöhle. Was gibt es dort? Holla, ihr Finsternisse, was macht ihr denn? Kommt doch einen Augenblick heraus. Und die Schrecken ebenfalls. Es ist nichts zu befürchten. Seid doch nicht so feig. Es ist ja nur ein Kind. Es tut euch nichts. Sie sind so schüchtern geworden. Mit Ausnahme der Großen, die du im Hintergrunde siehst. Die aber schrecklich. Sie sind angekettet. Das sind nämlich die einzigen, die vor den Menschen keine Angst haben. Gehen wir lieber, sonst könnten sie zornig werden. Wie kalt war es da drin. Meine Augen brennen. Was ich da gesehen habe. Was denn? Ich weiß nicht recht, aber es war fürchterlich. Sie saßen alle da wie augenlose Ungeheuer. Wer ist denn der Riese, der mich packen wollte? Wahrscheinlich war es das Schweigen. Es behütet sie alle. Also schrecklich war es. Du bist ganz blass und du zitterst wie Espenlaub. Ich hätte nie geglaubt. Nie habe ich so etwas gesehen. Ich habe eiskalte Hände. Wenn du fortmachst, kommt es noch viel schlimmer. Nur noch die große Mitteltür. Öffne sie nicht. Warum nicht? Weil es nicht erlaubt ist. Also dort drin verbirgt sich der blaue Vogel. Hör mich an, mein Kind. Ich war mit dir gut und gefällig. Für niemanden habe ich das getan, was ich für dich getan habe. Ich kann dir auch weitere meiner Geheimnisse enthüllen. Sterne ohne Beschäftigung meiner eigenen Düfte, einige mir gehörende Schimmer, wie zum Beispiel Irrlichter, Leuchtkäfer, Johanniswürmchen, den Morgentau. Nur öffne diese Tür nicht. Oh Himmel, da sind sie ja. Da sind sie, tausende von blauen Vögeln, Millionen, Millionen. Zu viele beinahe. Gleich werden sie aufflattern. So viele blaue Vögel, so viele Federn, die herumfliegen, dass man nichts mehr sieht. Ich werde alle Hände voll zu tun haben. Ja, aber nichts regt sich. Sie leben ja nicht mehr. Alles tot, alles tot. Was hat man ihnen denn zu leid getan? Wer hat sie denn erschlagen? Nur einer ist entkommen. Derjenige, der am hellen Tage leben kann. Eben noch saß er auf einem Mondstrahl. Jetzt ist er woanders hin. Das ist so garstig. Ich bin so unglücklich. Weine nicht. Ich hab dich sehr lieb. Mir tut es um deine Jugend leid. Ich rede zu dir wie eine Mutter. Ich muss ihn wiederfinden. Hör mich an. Glaube mir, mein Kind, steh ab. Wag dich nicht mehr vor. Versuche nicht das Schicksal. Aber weshalb denn? Weil ich nicht will, dass du zugrunde gehst. Niemand wird je den blauen Vogel fangen, obwohl ihr ihn bitter nötig hättet, um später einmal glücklich zu sein. Ich werde trotzdem weitersuchen. Schlaf jetzt. Wenn du schläfst, wird er dir vielleicht im Traum erscheinen. Marterlang oder Nachklänge einer vergessenen Welt. Textcollage in Hörspielform von Heinz von Kramer. Der Fremde Gustav, Meleander, Matthias Carla Polagnoli, Maria Aglaven, Donata Höffer, Virginie Selisette, Christina Heiß, der heilige Antonius, zweiter Blinder, Reinhard Virchow, Fräulein Hortense, die Nacht, Ingrid van Bergen, der Leutnant, erster Wächter, Andreas Schlager, Marterlang, Heinz von Kramer, Till, Jascha Stiller, der Eichenbaum, Ernst Kornarek, erster Blinder, Bernd Tauber, dritter Blinder, Hubertus Gerzen, zweiter Wächter, Daniel Kastura, der alte Hjalmar, Wolfgang Höper. Ton Beate Böhler, Schnitt Renate Tiffert, Regieassistenz Konstanz Renner, Musikcollagen und Regie Heinz von Kramer. Produktion Südwestrundfunk 2008. Dramaturgie Friederike Roth.